Die Weggenossen. Sonnenstrahlen fielen schräg durch die dunkle Wolkendecke, als sie an diesem Morgen aufbrachen. Regen und Wind hatte endlich nachgelassen. Zwei- oder dreimal gerieten die Reiter im Lauf des Vormittags noch in kurze, heftige Güsse, doch dann besserte sich das Wetter zusehends. Es wurde merklich wärmer. Die Stimmung der drei Ritter war geradezu ausgelassen. Sie scherzten und lachten und trieben allerhand Schabernack miteinander. Aber Bastian ritt auf der Mauleselin still und in sich gekehrt vor ihnen her. Und die drei Herren hatten natürlich viel zu viel Respekt vor ihm, um ihn in seinen Gedanken zu stören. Das Land, durch das sie zogen, war noch immer jene felsige Hochebene, die kein Ende zu nehmen schien. Nur der Baumbestand wurde nach und nach dichter und höher. Atreo, der nach seiner Gewohnheit auf Fuchur weit vorausflog und die Gegend auch nach den anderen Seiten hin erkundete, hatte Bastians grüblerische Stimmung schon beim Aufbruch bemerkt. Er fragte den Glücksdrachen, was man tun könne, um den Freund aufzuheitern. Fuchur rollte seine rubinroten Augenbälle und sagte: »Das ist ganz einfach. Wollte er nicht immer schon mal auf mir reiten?« Als die kleine Reisegesellschaft kurze Zeit später um eine Felsenecke bog, wurde sie dort von Atreo und dem Glücksdrachen erwartet. Die beiden hatten sich behaglich in die Sonne gelegt und blinzelten den Ankommenden entgegen. Bastian hielt an und betrachtete sie. »Seid ihr müde?« fragte er. »Kein bisschen«, antwortete Atreo. »Ich wollte dich nur fragen, ob du mich mal eine Zeit lang auf Jichra reiten lässt. Ich bin noch nie auf einem Maulesel geritten. Es muss ja ganz fabelhaft sein, da du es überhaupt nicht leid wirst. Du könntest mir dieses Vergnügen auch mal gönnen, Bastian. Ich leihe dir inzwischen meinen alten Fuchur.« Bastians Wangen röteten sich vor Freude. »Ist das wahr, Fuchur? Willst du mich tragen?« »Mit Vergnügen, großmächtiger Sultan«, dröhnte der Glücksdrache und zwinkerte mit einem Auge. »Steig auf und halt dich fest.« Bastian sprang von der Mauleselin und schwang sich mit einem Satz auf Fuchurs Rücken. Er hielt sich in der silberweißen Mähne fest und der Drache stieg in die Lüfte. Bastian erinnerte sich noch gut an den Ritt auf Grau Graman durch die Farbenwüste. Aber auf einem weißen Glücksdrachen zu reiten war noch etwas anderes. Wenn das Dahinrasen auf dem gewaltigen Feuerlöwen wie ein Rausch und ein Schrei gewesen war, so glich dieses weiche Auf und Nieder des biegsamen Drachenleibes einem Lied, das bald sanft und zärtlich war, bald machtvoll und strahlend. Besonders wenn Fuchur seine blitzschnellen Schleifen zog, bei denen seine Mähne, die Barten an seinem Maul und die langen Fransen an seinen Gliedmaßen wie weiße Flammen züngelten, glich sein Flug dem Gesang der Himmelslüfte. Bastians Silbermantel wehte im Flugwind hinter ihm drein und glitzerte im Sonnenlicht wie eine Spur von tausend Funken. Gegen Mittag landeten sie bei den anderen, die inzwischen auf einem sonnenbeschienenen Felsplateau, über das ein Bächlein rauschte, das Lager aufgeschlagen hatten. Über einem Feuer dampfte bereits ein Kessel mit Suppe. Dazu gab es Fladenbrot. Die Pferde und die Mauleselin standen abseits auf einer Wiese und grasten. Nach dem Essen beschlossen die drei Herren, auf die Jagd zu gehen. Die Reisevorräte gingen zur Neige, vor allem das Fleisch. Sie hatten unterwegs Fasane schreien hören im Gehölz, und Hasen schien es auch zu geben. Sie fragten Atreo, ob er nicht mitkommen wolle, da er doch als Grünhaut ein leidenschaftlicher Jäger sein müsse. Aber Atreo lehnte die Einladung dankend ab.